Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Jackpot. Ich stand in meinem Büro und trank Whisky. Es war ein sonniger Tag und ich hatte Kopfschmerzen. Vermutlich lag es am Föhn. Ich hatte mir gerade die Haare gewaschen und mich rasiert. Ich überlegte, ob ich nicht einen Spaziergang machen sollte, da klopfte es an der Tür. Sie trug ein elegantes Kleid und war ein wenig aufgeregt. Sind Sie noch frei? Kommt drauf an. Ich meine natürlich, ob Sie für mich einen Fall übernehmen. Kommt drauf an. Wie wäre es mit einer Anzahlung? Klingt nicht schlecht. Mein Bruder ist spurlos verschwunden. Ach, wissen Sie, Spuren hinterlassen Sie alle. Mein Bruder nicht. Er ist ein sehr ordentlicher Mensch. Und seit wann ist Ihr Bruder verschwunden? Seit 3 Tagen. Und wie heißt Ihr Bruder? Hübscher. Niklaus Hübscher. Mein Name ist Brigitte Hübscher. Der Name gefiel mir nicht sonderlich. Aber man soll ja bekanntlich Leute nicht nach ihrem Namen beurteilen. Frau Hübscher sah so aus, als könnte sie sich auch langwierige Ermittlungen leisten. Ich beschloss, den Fall in aller Ruhe anzunehmen. Mein Bruder hat sich selbstständig gemacht. Er hat zusammen mit einem Freund, Boris Weiß, eine kleine Werbeagentur aufgemacht. Vor 3 Tagen ist Niklaus nicht im Büro erschienen und seither fehlt von ihm jede Spur. Lebt Ihr Bruder alleine? Ja, er lebt in einem kleinen Haus am Stadtrand. Eine Tante hat es ihm vor einigen Jahren vererbt. Soviel ich weiß, hatte Boris keine feste Beziehung. Er lebte immer ein wenig eigenbrötlerisch. Ist es schon vorgekommen, dass er plötzlich für eine Weile verschwand? Nein. Wir haben häufig miteinander telefoniert und haben uns auch regelmäßig gesehen. Wenn Niklaus vorgehabt hätte, eine Weile zu verreisen, hätte er mir dies sicherlich gesagt. Vielleicht hat er sich verliebt und ist mit einer Frau nach Venedig, Davos oder sonst wohin gefahren. Verliebte machen oft solchen Unfug. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber Niklaus ist ein sehr pflichtbewusster Mensch. Er würde zumindest bei seinem Geschäftspartner eine Nachricht hinterlassen. War er in letzter Zeit depressiv? Ehrlich gesagt, an Selbstmord habe ich auch schon gedacht. Er hat in früheren Jahren ab und zu davon gesprochen, aber mehr so theoretisch. Waren Sie schon bei der Polizei? Nein. Ich dachte, ich versuche es erst mal auf eigene Faust. Niklaus wäre es nicht recht, wenn plötzlich die Polizei hinter ihm her wäre. Er mag Polizisten nicht. Kann ich gut verstehen. Ich würde mir gerne mal sein Haus ansehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis. Dann müssen Sie bessere Augen haben als ich. Ich war nämlich schon dort und habe nichts Auffälliges bemerkt. Sie übergab mir den Schlüssel, einen Scheck und die Adresse. Zufrieden begleitete ich sie nach draußen. Dann ging ich in ein Warenhaus und kaufte mir ein paar Handschuhe. Ich wollte nicht unnötig Fingerabdrücke hinterlassen. Das kleine Haus lag am See. Eine Schnellstraße führte vor der Haustür vorbei. Ich wartete 2 Stunden, doch keiner der vorbeirasenden Wagen verlangsamte das Tempo. Schließlich schloss ich die Augen und ging einfach drauf los. Hinter mir hörte ich quietschende Bremsen und ein großes Krachen und Splittern. Ich probierte den Schlüssel, er passte. Hallo? Schnarcht da jemand? Hallo, Herr Hübscher! Oh, mon Dieu, was wollen Sie ihr? Sind Sie ein Einbrecher? Das Gleiche wollte ich Sie auch gerade fragen. Aber ich bitte Sie, sehe ich etwa aus wie eine Einbrecherin? Die sehen in der Regel auch nicht viel schlimmer aus als die Leute, denen man täglich im Tram begegnet. Ich heiße Dominique. Ich komme einmal in der Woche hierher und mache Ordnung. Ja, ja, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ich war an einer Party letzte Nacht. Ich habe, durchgemacht. Als ich dann in das Haus kam, sah ich, dass es schön aufgeräumt ist. Ich wollte ja bloß ein wenig mich inlegen, nur ein paar Minuten und da... Da sind Sie eingeschlafen. Oui, exactement, genau. Und Sie? Wollen Sie auch hier schlafen? Ist vielleicht keine schlechte Idee. Aber nicht mit mir. Ich schlafe nicht mit fremden Männern. Mein Name ist Maloney. Das genügt mir nicht. Wussten Sie, dass Niklaus Hübscher seit 3 Tagen verschwunden ist? Nein. Sind Sie von der Polizei? Ich bitte Sie. Seine Schwester hat mich beauftragt, das Haus ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Oh, sind Sie ein richtiger Privatdetektiv? Was soll unser eins darauf antworten? Ich zeigte ihr meine zittrigen Hände und meine gelben Zähne. Sie machte ein enttäuschtes Gesicht. Ich grinste wie Mickey Rourke und streifte mir die Handschuhe über. Dann begann ich mit der Durchsuchung. Dominique folgte mir. Ich versuchte es zuerst in den Zimmern. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Dann gingen wir in den Keller. Da, die Tiefkühltruhe. Na und? Was ist damit? Haben Sie nicht gelesen, Le Livre? Das Buch Mord im Kehrsatz? Die Leiche der Frau war in der Tiefkühltruhe ihres eigenen Hauses. Wer redet denn hier von Leiche? Sehen Sie? Nichts als Fleisch und Eis. Vielleicht hat man Herrn Hübscher zerackt. Na, hören Sie mal. Wir sind hier nicht in einem Schundroman. Wenn Sie mich fragen, liegt Niklaus Hübscher uns zu Füßen. Je vois rien. Ich sehe nichts. Hier. Die Erde wurde an dieser Stelle erst kürzlich umgegraben. Sehen Sie diese dunklen Flecken? Ja, aber dann stehen wir ja auf einer Leiche. Ist anzunehmen. Muss ich jetzt schreien? Ich bitte darum. Ich holte mir einen Spaten und begann zu graben. Niklaus Hübscher war kein Hübscher mehr. Sein Gesicht sah ziemlich mitgenommen aus. Dominique wurde schlecht. Sie ging nach oben auf die Toilette. Ich ging ebenfalls nach oben zum Telefon und meldete den Leichenfund der Polizei. Ich machte es mir auf einem Sofa bequem und flößte mir und Dominique ein wenig Whisky ein. Es dauerte einige Minuten, bis die Polizei erschien. Eine ganze Horde von Spurensicherern strömte in den Keller hinunter. Ein alter Bekannter von mir setzte sich neben uns aufs Sofa und sah mich streng an. Ich blickte streng zurück. Na, Maloney, gehen Sie öfters in fremde Keller, um dort nach Leichen zu graben? Nur wenn mir langweilig ist. Fragen Sie mich bitte jetzt nicht, in welchem Auftrag ich hier war. Das werden wir schon noch herausfinden. Ich nehme nicht an, dass die junge Dame Ihre Assistentin ist. Warum? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie sich sowas leisten können. Ach, wissen Sie, eine Ehefrau ist manchmal viel teurer als eine Assistentin. Wem sagen Sie das, Maloney? Trotzdem, wer ist diese Frau? Ich heiße Dominique. Vous avez l'air très drôle. Sie sehen sehr lustig aus. Ist es ein Kostüm für den Karneval? Aufgepasst, Dominique. Der sieht tatsächlich so aus. Aue? Manchen Menschen wird mit den Genen übel mitgespielt. Wenn Sie so weitermachen, muss ich Sie beide mitnehmen. Ich möchte schlafen. Ich bin müde. Kein Wunder. Das Herumtragen von Leichen ist ganz schön anstrengend. Sie glauben doch nicht etwa, dass Dominique diesen Niklaus Hübscher im Keller vergraben hat? Seit auch die Frauen in Fitnessstudios gehen, ist nichts mehr unmöglich. Die haben ja bald mehr Muskeln als wir. Sogar meine Frau macht jetzt seit neuestem Bodybuilding. Vermutlich will sie damit verhindern, dass Sie ihr zu nahe treten. Lassen Sie Ihre Scherze, Maloney. Die Lage ist ernst und für gewisse Leute sogar beschissen. Die Dame kommt mit aufs Revier. Haben Sie dort eine Pritsche? Der Polizist legte mir nahe zu verschwinden. Ich ließ mich nicht zweimal bitten. Ich ging in eine Telefonkabine und versuchte, meine Klientin zu erreichen. Vergeblich. Nach einem kleinen Spaziergang erreichte ich das Büro von Niklaus Hübscher und Boris Weiß. Ein jugendlich wirkender Mann öffnete auf mein Klingeln. Tut mir leid, wir sind momentan völlig ausgebucht. Aufträge nehmen wir erst nächsten Monat wieder entgegen. Sind Sie Boris Weiß? Das bestreitet niemand. Ich wollte eigentlich zu Niklaus Hübscher. Der ist nicht da. Und wann ist er wieder da? Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo Niklaus steckt. Er hat sich schon seit 3 Tagen nicht mehr blicken lassen. Und das beunruhigt Sie nicht? Nun ja, Gedanken mache ich mir schon. Aber schließlich lebt jeder sein eigenes Leben. Es nervt mich schon ein wenig, dass Niklaus mich einfach so hängen lässt. Das ist auch gar nicht seine Art. Ach, weiß der Teufel, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht. Sie kennen sicher die Geschichte von dem Mann, der nur mal gerade Zigaretten holen wollte und dann 10 Jahre später wieder zurückkam. Es gibt Orte, von denen man überhaupt nicht mehr zurückkommt. Was soll denn das wieder heißen? Sie glauben doch nicht etwa, dass Niklaus etwas zugestoßen ist. Nun, niemand gräbt sich selber ein Loch, legt sich hinein und schüttet es wieder zu. Wie bitte? Ganz einfach. Niklaus Hübschers Leiche wurde im Keller seines Hauses gefunden. Aber das ist doch unmöglich. Wer? Ich? Entschuldigen Sie. Aber ich kann das einfach nicht fassen. Er setzte sich auf einen Stuhl und blickte ins Leere. Ich schaute mich ein wenig in dem Büro um. Es war vollgestopft mit teuren Geräten. Computer, Telefax, Kopierer und mehrere Telefone. Boris Weiß sagte nicht mehr viel. Ich ließ ihn alleine und ging in mein eigenes Büro. Meine Klientin erwartete mich. Sie hatte gerötete Augen und ihrem Blick sah man an, dass sie sich fürchterlich zusammennahm. Ich versuchte ihr etwas Tröstendes zu sagen. Denken Sie daran, dass viele Menschen nicht einmal einen Bruder haben. Ihrer ist zwar jetzt tot, aber es gab ihn immerhin einmal. Ich zum Beispiel hatte nie einen Bruder. Sie sind ja schlimmer als dieser Fernsehpfarrer. Tut mir leid. Aber in meinem Beruf sind Leichen so alltäglich wie schmutzige Bettwäsche und Mundgeruch. Ein schrecklicher Beruf. Es gibt Schlimmeres. Denken Sie nur an Versicherungsvertreter. Die treffen auch täglich auf Mundgeruch. Und die Leichen, denen die ihre Policen andrehen, sehen vielleicht ein wenig lebendiger aus als meine Leichen. Aber was soll's? Die Polizei hat Dominik verhaftet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie etwas mit dem Mord zu tun hat. Wissen Sie, wie Ihr Bruder ermordet wurde? Ja, erschlagen, mit einem dumpfen Gegenstand. Sie schaute auf den Boden und begann wieder zu schluchzen. Ich suchte in meinem Schreibtisch nach einem Papiertaschentuch, fand aber nur eine Rolle Toilettenpapier. Ich gab sie, Frau Hübscher. Eine Stunde später saßen wir immer noch da. Das Toilettenpapier war inzwischen alle. Das Telefon klingelte. Ich nahm den Hörer ab. Maloney. Hallo, Maloney. Ich wollte Ihnen bloß mitteilen, dass der Fall abgeschlossen ist. Sicherlich haben Sie herausgefunden, dass Niklaus Hübscher in seinem Keller einen Schacht graben wollte, um nach Gold zu schürfen. Und dabei von einer Steinlawine erschlagen wurde. Aber nicht doch, Maloney. Ist alles viel einfacher. Dominik hat den Mord gestanden. Ich saß in meinem Büro zusammen mit Brigitte Hübscher. Sie schüttelte langsam den Kopf und stützte sich dabei mit einem Ellbogen auf dem Schreibtisch ab. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Dominik es getan hat. Vielleicht ist er zudringlich geworden und sie hat sich gewehrt. Klassischer Fall von Notwehr. Und wie hat sie meinen Bruder in den Keller geschleppt? Vielleicht hat ihr jemand dabei geholfen. Vielleicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll. Was soll ich bloß tun? Wie wär's mit Whisky? Ein Joint wäre mir lieber. Tut mir leid. Ich bin ein Drogensüchtiger der alten Schule. Könnten Sie mir noch einen Gefallen tun? Wenn's weiter nichts ist. Diesen Lottozettel hier habe ich in Niklaus Wohnung gefunden. Er ist auf den Namen von Boris Weiß ausgestellt. Könnten Sie ihn ihm zurückgeben? Ich nahm den Zettel und schaute ihn mir an. Er sah aus, wie alle Lottozettel aussehen, wie ein Veteranenfriedhof. Lauter Kreuze darauf. Der Zettel war nicht abgestempelt. Frau Hübscher ging und bald darauf ging ich auch. Auf der Polizeihauptwache waren lauter Beamte, die Lottozettel ausfüllten. Na, fühlen Sie sich einsam und verlassen, Maloney, so ganz ohne Leichen und Polizisten? Ich wollte bloß mal nachschauen, ob Dominik noch lebt. Vermutlich haben Sie sich stundenlang mit Ihrem Kaffee gefoltert, um Ihr Geständnis zu erpressen. Dominik trinkt keinen Kaffee. Ich habe ja eigenhändig Tee zubereitet. Im Übrigen hat sie sofort gestanden. Sie fragte bloß, was werden Sie mit mir machen, wenn ich gestehe? Ich antwortete, einen fairen Prozess, der lebenslänglich dauert. Tja, und dann hat sie gestanden. Die Kleine will sich doch bloß wichtig machen. Typischer Fall von Fernsehverblödung. Sie stellt sich den Prozess einfach wahnsinnig spannend vor. Spannender als diese ewige Putzerei. Jetzt werden Sie bloß nicht gesellschaftskritisch. Fehlt bloß noch, dass Sie der Klimaverschiebung die Schuld geben. Apropos Klimaverschiebung, ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Sie immer mehr einem Gorilla ähnlich sehen? Früher gab es sowas noch nicht in diesen Breitengraden. Sie können mich mal, Maloney. Ich muss jetzt nämlich zum Kiosk. 8 Millionen warten auf mich. Ja, 8 Millionen können sich nicht irren. Ist es eigentlich ein neuer Volkssport, dieses Ausfüllen der Lottozettel? Versuchen Sie es doch auch mal. Letzte Woche waren es noch 5 Millionen, jetzt sind es schon 8 Millionen im Jackpot. Es hat manchmal auch seine guten Seiten, wenn man sich mit Menschen aus den unteren Bildungsschichten abgibt. Der Polizist brachte mich auf eine Idee. Ich ging in ein Zeitungsarchiv und blätterte. Danach notierte ich mir ein paar Zahlen und ging ins Büro von Boris Weiß. Er saß an seinem Schreibtisch und zeichnete irgendetwas. Was wollen Sie schon wieder? Ich habe der Polizei bereits alles gesagt, was ich weiß. Haben Sie ja auch gesagt, dass Sie Lotto spielen? Wie kommen Sie darauf? 5 Millionen sind eine schöne Stange Geld. Ich habe noch nie etwas im Lotto gewonnen. Theoretisch schon. Was soll das? Mein Geschäftspartner und Freund ist tot und Sie quasseln von Lottozahlen. Es wäre mir angenehm, wenn Sie sich jetzt verabschieden würden. Ich blieb stehen und holte den Lottozettel aus der Tasche und hielt ihn ihm unter die Nase. Der Schein war theoretisch 5 Millionen wert. Die Zahlen waren am vergangenen Wochenende gezogen worden. Doch aus irgendeinem Grund war der Schein nicht abgestempelt worden. Boris Weiß wurde weiß im Gesicht. Er schaute auf den Zettel und er schaute auf mich. Er hatte begriffen. Ich habe durchgedreht. Können Sie das verstehen? Licht aus, Spot an. Ich habe den Zettel Niklas gegeben, damit er ihn noch zum Kiosk bringen konnte. Ich blieb hier im Büro und arbeitete. Aber er ging nicht zum Kiosk. Er ging nach Hause, weil dort meine Frau bereits auf ihn wartete. Ihre Frau? Sie hatte ein Verhältnis mit ihm. Ich erfuhr es Anfangswoche. Ich spiele seit Jahren Lotto. Immer dieselben Zahlen. Ich wusste sofort, dass ich gewonnen hatte. Ich ging zu Niklaus, um mir den Schein abzuholen. Er wollte mich zuerst nicht reinlassen. Kein Wunder. Meine Frau war bei ihm. Und dann sagte er Ihnen, dass er den Lottoschein nicht abgegeben hatte. Zuerst war ich völlig verwirrt, als ich meine Frau bei ihm sah. Sie ging dann. Es war alles so offensichtlich. Und dann kam die Geschichte mit dem Lottozettel. Ich habe durchgedreht. Völlig durchgedreht. Als ich wieder einigermaßen vernünftig denken konnte, lag Niklaus tot am Boden und ich hielt eine Tischlampe in der Hand. Und überall war Blut. Und Ihre Frau? Sie war, wie gesagt, schon vorher gegangen. Am nächsten Tag packte sie und fuhr weg zu einer Freundin. Sie weiß vermutlich noch gar nicht, dass Niklaus tot ist. Boris Weiß stellte sich freiwillig der Polizei. Einige Stunden später rief Dominik an. Sie war ganz aufgeregt und freute sich, dass sie ihren Freundinnen in Paris so viel zu erzählen hatte. Später ging ich zu Brigitte Hübscher und erzählte ihr die Geschichte mit dem Lottozettel. Sie bot mir einen Joint an und dann rauchten wir. In der Nacht träumte ich von 8 Millionen. Ich wachte schweißgebadet auf. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, kalt duschen.